Der gemeinsame Antrag aller Fraktionen der provisorischen Volkskammer auf Erlass eines solchen Gesetzes hat folgenden Wortlaut: Gesetz über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Artikel 1. Die unter Beteiligung des gesamten deutschen Volkes geschaffene, vom Deutschen Volksrat am 19. März 1949 beschlossene und vom 3. Deutschen Volkskongress am 30. Mai 1949 bestätigte Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik wird hiermit in Kraft gesetzt. Artikel 2. Dieses Gesetz tritt mit seiner Annahme in Kraft. Es wird vom Präsidenten der Provisorischen Volkskammer ausgefertigt und verkündet. Meine Damen und Herren, bevor ich Sie bitte, zu diesem Gesetzentwurf, gemeinschaftlichen Gesetzentwurf aller Fraktionen des Hauses, Stellung zu nehmen, darf ich noch einmal und in besonderem Maße auf die Bedeutung der Stunde hinweisen, in der dieses Gesetz Wirklichkeit werden soll, in Kraft treten soll, das dem deutschen Volke wieder seine Verfassung gibt. Jeder von uns wird sich der Verantwortung und des großen Ernstes der Bedeutung der Stunde bewusst sein, in der wir stehen. In diesem Sinne bitte ich Sie nunmehr, Ihre Entschließung und Ihre Entscheidung über den Entwurf dieses Gesetzes zu fällen. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die unter Verzicht auf die erste und auf eine Ausschussberatungen und im Einverständnis mit der Verbindung zur ersten und zweiten Lesung und unter Verzicht auf eine Aussprache, Wortmeldungen habe ich nicht bisher gesehen, bereit sind, diesem Gesetze ihre Zustimmung zu geben, sich von ihren Plätzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die dem Gesetz ihre Zustimmung nicht geben wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben. Und bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die sich der Stimme enthalten wollen, sich bemerkbar zu machen. Ich darf feststellen, dass dieses Gesetz, das uns nunmehr die Grundlage unserer neuen staatlichen Arbeit in Deutschland geben soll, einstimmig die Zustimmung der vorläufigen Volkskammer gefunden hat. Die geschichtliche Bedeutung dieses Augenblicks zu würdigen, haben sich die Abgeordneten noch einmal von ihren Plätzen erhoben. Der große Beifall, mit dem dieses Haus, das sich nach der Annahme und Inkraftsetzung der Verfassung nunmehr als das Hohe Haus des deutschen Volkes bezeichnen darf, die Annahme der Verfassung begleitet hat, ist ein Beweis dafür, dass jeder von uns, der mitgewirkt hat an diesem Werke, in allen diesen Jahren unseres neuen Aufbaus, und dazu gehören Sie, meine Damen und Herren, ja alle, mit in erster Linie die Überzeugung hat und in sich trägt, dass wir an einer Wende des deutschen Schicksals stehen. Wir haben nach langen, schweren, schmerzvollen Jahren zum ersten Male nun wieder festen, sicheren, guten Boden unter den Füßen. Wir grüßen insbesondere und danken insbesondere demjenigen Volke, das uns in diesen letzten Jahren überhaupt erst die Möglichkeit dazu gegeben hat, dass wir nun wieder unser Geschick zu einem großen Teil in unsere eigene Hand nehmen können, nämlich der Sowjetunion. Wir sind sicher, dass Sie und im Verein mit ihr alle den Frieden wollenden Kräfte in der Welt uns weiterhin Ihre Hilfe bei unserer Aufbauarbeit geben wollen. Unsere Aufbauarbeit, die steht im Zeichen der unverbrüchlichen Gemeinsamkeit aller deutschen Menschen in unserem deutschen Vaterlande. Und so lassen Sie mich schließen mit dem Ausruf und dem Gruß. Es lebe Deutschland! Damit ist geschlossen. Mit dieser Erklärung, die Präsident Diekmann im Namen des Hohen Hauses abgab, ist die heutige erste Sitzung der Provisorischen Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik beendet. Mit den heutigen Beschlüssen, mit den bereits am ersten Tage angenommenen wichtigen Gesetzen, ist das Fundament gelegt, auf dem in den nächsten Tagen das Gebäude der Deutschen Demokratischen Republik errichtet werden wird.